Kapitel 19. Weitere Beispiele übernatürlicher Versorgung. Schauen wir uns eine andere Passage in der Bibel an, wo das Wort des Herrn Versorgung hervorbrachte. 1. Könige 17, 7-16. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir doch auch einen Bissen Brot mit. Sie aber sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Krug wurde nicht weniger. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Versetzen wir uns mal in diese schwierige Situation. Der Prophet Elia kommt zu der Witwe, die nur noch ein bisschen Mehl und Öl übrig hat, um einen kleinen Kuchen für sich und ihren einzigen Sohn zu backen. Dann werden sie sterben. Es gab eine Hungersnot im Land und sie hatte nichts mehr zu essen. Der Prophet sagt ihr, sie solle das bisschen, was sie noch hat, nehmen, um zuerst für ihn Essen zuzubereiten. Das klingt sehr grausam und egoistisch. Viele Menschen erkennen gar nicht, worum es eigentlich in dieser Geschichte geht. Ich glaube, der Herr wollte hier nicht die Witwe testen, denn bevor Elia sie bittet, ihm einen Kuchen zu backen, sagte er ihr zuerst: Fürchte dich nicht, gleich nachdem er ihr gesagt hatte, sie solle ihm zuerst einen Brotfladen backen und dann erst für sich selbst und ihren Sohn, fügte er folgende Worte hinzu. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Was am Anfang sehr hart und grausam erschien, als der Prophet von der Witwe verlangte, ihm das Letzte zu geben, was sie noch besaß, war eigentlich überhaupt nicht grausam. Einmal mehr wollte Gott zeigen, dass er sich um die Armen kümmert und demonstrieren, dass er durch das Wort seines Mundes für übernatürliche Versorgung sorgt. Schauen wir uns Vers 4 an, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, Hervorhebung die Autors. Einmal mehr hat Gott gesprochen, und sein Wort hat Versorgung hervorgebracht. Und wieder erfüllt sich 5. Mose 8. Wie ich schon in einem vorherigen Kapitel erwähnt habe, lebten wir in der Zeit, als wir unsere erste Gemeinde gründeten, in einer Stadt, in der es fast unmöglich war, Arbeit zu finden. Schließlich fand ich einen schlecht bezahlten Job als Hilfsarbeiter in einer Fabrik. Ich arbeitete dort 6 Monate lang. Dann eröffnete in unserer Stadt ein Elektrofachmarkt. In der Zeitung hatte ich gelesen, dass sie Verkäufer und Filialleiter suchten. Ich beschloss, mich als Verkäufer für einen der geringer bezahlten Stellen zu bewerben. Als ich mich fertig machte, um das Haus zu verlassen und mich mit dem Unternehmensleiter zum Vorstellungsgespräch zu treffen, fragte meine Frau mich: Warum bewirbst du dich denn als Verkäufer und nicht als Filialleiter? Ich war ganz erstaunt über ihre Worte, denn ich hatte noch nie eine Schulung oder Ausbildung zum Filialleiter durchlaufen und dachte, menschlich gesehen sei es unmöglich, so einen Job zu bekommen. Als sie das sagte, wusste ich in meinem Herzen, dass das nicht ihre Worte gewesen waren, sondern dass sie aus dem Mund des Herrn hervorgegangen waren. Erinnerst du dich, was wir in diesem Buch gesagt haben? Aus dem Mund des Herrn wird materielle Versorgung zu dir kommen. Als ich mich mit dem Direktor dieses großen Unternehmens traf, zu dieser Zeit hatten sie in ganz Österreich 90 Filialen, schaute er sich meinen Lebenslauf an, las ihn aufmerksam durch und stellte mir dann ein paar Fragen. Er war ein ausgebildeter Psychologe und Personalmanager. Er schaute mich an und sagte: Herr Hirtler, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben getan. Und ich verstehe auch nicht, warum ich das jetzt mache. Das geht gegen jede Logik, weil Sie überhaupt keine Qualifikation für die Arbeitsstelle haben, aber ich werde Sie für die Position des Filialleiters einstellen. Ich handelte noch ein besseres Gehalt aus, als sie ursprünglich für diese Stelle geplant hatten, und er war einverstanden, mir das höhere Gehalt zu zahlen. Was war passiert? Einmal mehr hatte sich 5. Mose 8 erfüllt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem Wort lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht.